Hallo, hallo, hallo and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. You know, this is such an important advice and teaching of the Apostle Paul. Das ist so ein wichtiger Rat und eine so wichtige Lehre des Apostel Paulus. I think the world would be much more drawn and attracted by the church than it actually is today. Ich glaube, die Welt würde viel mehr von der Gemeinde angezogen werden, als es heute der Fall ist. If we would only take this important advice. Wenn sie nur diesen wichtigen Rat befolgen würde. You see, Paul is not saying that you can't have your opinion on certain matters. Paulus will damit nicht sagen, dass du in bestimmten Fragen keine eigene Meinung haben darfst. He's saying, don't insist that your opinion is right. Er sagt nur, bestehe nicht darauf, dass deine Meinung richtig ist. I'm going to share something that I never shared with anybody here. Ich werde jetzt etwas mit euch teilen, das ich hier niemandem erzählt habe. Okay, I had a message from a person that's part of my mentoring. Ich erhielt eine Nachricht von einer Person, die Teil meines Mentorings ist. And it's a wonderful person. I really love that. It's a woman. I love her. Und es ist eine wunderbare Person. Ich liebe diese Person wirklich. Es ist eine Frau. Ich liebe sie sehr. She's incredibly fascinating to me. Sie fasziniert mich wirklich. Not in the wrong sense. Nicht im falschen Sinne. I love because how she is so studious. She researches everything. She doesn't accept anything anybody preaches. Ich liebe es, weil sie so fleißig ist. Sie recherchiert alles. Sie nimmt nicht einfach alles an, was irgendjemand predigt. No, she first wants to research it and find out that it's actually biblically correct before she accepts things. Sie will erst recherchieren und herausfinden, ob es tatsächlich biblisch korrekt ist, bevor sie die Dinge akzeptiert. Which I think is a very, very noble attitude. Was ich für eine sehr, sehr noble Einstellung halte. Now, this lady asked me if I believe in original sin, you know, that every baby is really born with as a sinner. Diese Dame fragte mich, ob ich an die Erbsünde glaube, also daran, dass jedes Baby bereits als Sünder geboren wird. Because she began to question this doctrine. Sie begann nämlich diese Lehre in Frage zu stellen. So do you know what I said? Weißt du, was ich gesagt habe? Here's what I said. Ich habe Folgendes gesagt. I said, there are plenty of Bible verses that seem to show to me that people are, every person is born a sinner. Es gibt viele Bibelverse, die mir zeigen, dass jeder Mensch als Sünder geboren wird. They seem to show that through Adam, every baby is already born with a sinful nature. Sie scheinen aufzuzeigen, dass durch Adam jedes Baby bereits mit der sündigen Natur geboren wird. But I said to her, there are actually enough Bible verses that seem to prove the opposite. Aber ich sagte zu ihr, es gibt genügend Bibelverse, die den Anschein haben, das Gegenteil zu beweisen. There are Bible verses that seem to prove that every man is a sinner because they have sinned, and that's how they became a sinful nature. Es gibt Bibelverse, die zu beweisen scheinen, dass jeder Mensch ein Sünder ist, weil er gesündigt hat und so eine sündige Natur bekommen hat. So I told her. Also sagte ich ihr. One thing is sure, everybody needs Jesus. Eines ist sicher, jeder braucht Jesus. I said, I would never insist on either sides of this doctrine. Ich würde niemals auf einer Seite dieser beiden Lehren bestehen. What, Reinhard? You don't believe in original sin? Aber Reinhard, du glaubst nicht an die Erbsünde? I didn't even tell you what I believe. Ich habe ihr nicht einmal gesagt, was ich glaube. I only tell you there are Bible verses to prove both sides. Ich habe ihr nur gesagt, es gibt Bibelverse, um beide Seiten zu beweisen. And this is exactly what Paul is saying. Und das ist genau das, was Paulus sagt. We have opinion on certain truths that we think the Bible says, but in reality, in the end, we haven't really understood it fully. Wir haben Meinungen zu bestimmten Wahrheiten, von denen wir glauben, dass sie in der Bibel stehen, aber in Wirklichkeit haben wir sie nicht wirklich vollständig verstanden. Think how much our revelation grows. Denk daran, wie sehr unsere Offenbarung wächst. You who are listening to me right now, you understand and believe things today that you did not understand and believe 5 years ago. Wer mir jetzt zuhört, versteht und glaubt heute Dinge, die er vor 5 Jahren noch nicht verstanden und geglaubt hat. So how can you insist that your revelation, your understanding, your doctrine is truth? How can you insist? Wie kannst du also darauf bestehen, dass deine Offenbarung, dein Verständnis, deine Lehre die Wahrheit ist? Wie kannst du darauf bestehen? But Reinhard, hang on, so I can't have any convictions anymore? Aber Reinhard, warte mal, ich darf also keine Überzeugungen mehr haben? I have a lot of strong convictions. Ich habe eine Menge starke Überzeugungen. And this is what shocks so many people. Das ist es, was so viele Menschen schockiert. Even though I have strong convictions that I really believe because I've studied them and had understanding. Auch wenn ich starke Überzeugungen habe, an die ich wirklich glaube, weil ich sie studiert habe und sie verstehe. I do never insist that this is the truth. Bestehe ich niemals darauf, dass dies die Wahrheit ist. Because the truth is Jesus. Everything else is your opinion. Denn die Wahrheit ist Jesus. Alles andere ist deine Meinung. What? My doctrine is my opinion? Was? Meine Doktrin ist meine Meinung? It is. Das ist sie. How come that some of the greatest Bible teachers disagree on some important doctrines? Wie kommt es, dass einige der größten Bibellehrer sich über einige wichtige Lehren nicht einig sind? Because they go along studying and then the Holy Spirit reveals things to them that they haven't seen before. Weil sie studieren und der Heilige Geist ihnen dann Dinge offenbart, die sie vorher nicht gesehen haben. They go and see things in the original Greek and then realize, oops. Sie schauen sich dann Dinge im griechischen Original an und dann erkennen sie, oops. So let's have this attitude of humility. Lasst uns also eine demütige Haltung einnehmen und sagen, that I truly believe what I believe today, but I'm not gonna fight my brothers over that. Ich glaube wirklich an das, was ich heute glaube, aber ich werde nicht mit meinen Brüdern darüber streiten. Look what Paul says in the very next statement. Schau mal, was Paulus gleich im nächsten Satz sagt. How easily we get puffed up over our opinion. Wie leicht uns doch unsere eigene Meinung aufbläht. But love builds up the structure of our new life. Die Liebe aber baut die Struktur unseres neuen Lebens auf. You know, it is so beautiful how the passion expresses it. Es ist so schön, wie die Passion das ausdrückt. You know, I understand the New King James says knowledge puffs up, but love edifies. Ich weiß, die New King James sagt, Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. But the Passion is saying the same thing, just more poetic and more beautiful. Die Passion sagt dasselbe, nur etwas poetischer und schöner. You know, when I think how Christians got puffed up over their doctrinal opinions, it is sad. Wenn ich daran denke, wie sehr sich Christen wegen ihrer Lehrmeinungen aufblähen, ist das echt traurig. You know, I have shared the pulpit on purpose with people who taught things that I do not agree with. Ich habe die Kanzel absichtlich mit Leuten geteilt, die Dinge lehrten, mit denen ich nicht übereinstimmte. And even recorded and put it on YouTube. Und habe sie sogar aufgezeichnet und auf YouTube gestellt. And people telling me, you should cut that out. And I said, no. Und die Leute sagten zu mir, du solltest das wegschneiden. Und ich sagte, nein. I think it's beautiful that two Bible teachers can teach about the same passage and see it differently. I think it's beautiful. Ich finde es schön, wenn zwei Bibellehrer über dieselbe Stelle lehren und sie unterschiedlich sehen können. Ich finde das wunderschön. If we walk off the stage loving one another, we've done exactly what Jesus taught us to do. Wenn wir in Liebe zueinander von der Bühne gehen, haben wir genau das getan, was Jesus uns gelehrt hat zu tun. How much have great Bible teachers and prophets and apostles been puffed up because they insisted their opinion is the truth? Wie oft haben sich große Bibellehrer und Propheten und Apostel aufgeblasen, weil sie darauf bestanden, dass ihre Meinung die Wahrheit ist? Let's not do that. Lasst uns das nicht tun. See you guys tomorrow. Bis morgen.